in deinen Hals, deine Brüste, das wünsche ich mir. Nina, lass mich dich ins Bett bringen. Nina, lass dich lieben. Nina, komm, ich setze dich auf wieder. Fitnessstudio küssen. Lena, lass uns küssen. Lena, lass uns Liebe machen. Lena, lass mich sie küssen. Lena, lass uns Liebe machen. Dich ins Bett bringen. Melina, lass dich lieben. Melina, komm, ich setze dich auf vier. Melina, lass dich lieben. Melina, komm, ich setze dich auf vier. Melina. Melina, ich wünsche dir. Du weißt, wie sehr ich dich will. Deine Brüste machen mich verrückt. Deine Lippen lassen mich verlieben. Komm und lass uns Liebe machen. Oh.